Ein deutsches Märchen. Der Junge, der Katzen malte. Es war einmal in einem kleinen Dorf, da lebte ein Bauer mit seiner Frau und seinen drei Kindern. Sowohl sein ältester als auch sein jüngster Sohn waren sehr fleißig. Sie taten, was ihr Vater von ihnen verlangte. Aber das mittlere Kind, Andy, dachte immer nur an Malen und Zeichnen. Und was malte er? Katzen. Andy, wo bist du? Oh, hallo, Vater. Ich habe gerade diese schöne Katze gemalt. Gefällt sie dir? Na klar, tut sie das. Genau wie all die anderen Katzen, die du gemalt hast. Schau, Sohn. Du musst aufhören, so viele Katzen zu malen. Aber Vater, ich male sie ja nicht nur zum Spaß. Ich habe auch andere Tiere und Dinge gezeichnet. Aber wenn ich Katzen male, ist es so, als würden sie zu mir sprechen. Der Vater war sehr verärgert über Andy. Andy, ich möchte, dass du mir auf dem Feld hilfst. Aber nicht einmal das tust du. Wenn du noch einmal Katzen malst, schicke ich dich zu dem weisen Mann am Ende des Dorfes. Was? Nein, da mag ich nicht hingehen. Aber du musst, wenn du mir nicht zuhörst. Nun komm und hilf mir, die Kartoffeln zu tragen. Der arme Andy mochte es nicht, auf dem Feld zu arbeiten. Er dachte nur daran, Katzen zu malen. Er sah Katzen, wohin er auch blickte, und konnte gar nicht genug von ihnen bekommen. Eines Tages kam der Vater, um nach Andy zu suchen, der ganz plötzlich verschwunden war. Wo ist dieser Junge? Ich brauche jemanden, der mir hier beim Weizen hilft. Miau. Hä? Was war das? Als er durch das Feld ging, sah er Andy bald bei einer sehr mürrisch aussehenden Katze sitzen und mit ihr spielen. Oh, ich kann das nicht mehr ertragen. Andy, mein Junge, morgen müssen wir zum Weisen gehen und ihn fragen, was er dich lehren kann. Denn das Zeichnen von Katzen wird dich auf die Dauer nicht glücklich machen. Aber Vater, es macht mir so viel Spaß. Aber Andys Vater war entschlossen, Andy dazu zu bringen, keine Katzen mehr zu malen. Noch am selben Tag besuchten beide den alten Weisen. Der alte Weise begrüßte sie und fragte, warum sie zu ihm gekommen waren. Nun, sehen Sie, mein Vater mag mich nicht, weil... Es ist nicht so, dass ich ihn nicht mag. Mein Junge, Andy hier, leistet keine gute Arbeit. Nicht so, wie ein junger Mann das tun sollte. Nun ja, was tut er stattdessen? Er malt. Und zwar nur Katzen. Nur diese albernen Schnurrbartkreaturen. Vater, ich sagte dir, es liegt daran, dass die Katzen zu mir sprechen. Sprechen zu dir? Das hört sich interessant an. Andy erzählte dem Weisen alles, was er seinem Vater schon erzählt hatte. Am Ende war der Weise sehr still und tief in Gedanken versunken. Später ließ der Vater Andy beim Weisen bleiben. Der alte Mann sprach freundlich zu dem Jungen und stellte ihm einige schwierige Fragen. Die Antworten waren so klug, dass der Weise bereit war, den kleinen Kerl zu erziehen. Der Junge lernte schnell, was ihm beigebracht wurde, und war in den meisten Dingen sehr gehorsam. Aber selbst der Weise bemerkte, dass der Junge gerne während der Studienzeit Katzen malte, und zwar auch dort, wo Katzen eigentlich gar nicht hätten gemalt werden dürfen. Der junge Weise rief nach dem Vater des Jungen. Dein Sohn malt gern Katzen, und das ist eine göttliche Gabe. Eine Gabe, durch die er mit kleinen Kittykatzen sprechen kann? Du musst mir nicht glauben, wenn du nicht magst, aber hör zu, was ich dir sage. Andy, vor langer Zeit hatte ich von Katzen und der nächsten Stadt geträumt. Ich denke, dass da ein Zusammenhang besteht. Okay, also gehe ich dahin? Ja, Aber denke an den letzten Ratschlag, den ich dir geben möchte. Vermeide es, zu viele furchteinflößende Katzen am selben Ort zu malen. Andy war sehr verwirrt. Er verstand nicht, was der Weise mit seinem letzten Rat meinte. Aber er dankte dem Weisen und ging davon. Sein Vater war jedoch nicht bereit, ihm zu helfen, und so musste er allein in sein Abenteuer aufbrechen. Er ging los und erreichte bald die Stadt. Es war Nacht und die Stadt schien zu ruhig. Seltsam. Keine Menschenseele in der Nähe. Und alle Häuser scheinen verschlossen. Ich frage mich, ob hier wirklich Menschen leben. Die Stadt wurde von einer riesigen Monsterratte terrorisiert, die größer war als eine Kuh. Die kam nur nachts, so dass die Leute der Stadt nachts weggingen und tagsüber zurückkehrten, um im Haus blieben, bis es Zeit war, wieder zu gehen. Andy streifte weiter und stieß auf ein riesiges Haus. Das war so schön und einladend, dass Andy einfach hineingehen musste. In diesem Haus stellten die Leute Essen für die Riesenratte hin. Als Andy hineinging, fand er das Essen und war so hungrig, dass er bald alles aufaß. Als er fertig war, bemerkte er, dass die Wände ganz schlicht und weiß waren. Weiße Wände. Riesige weiße Wände. Nur eine Sache kann jemand wie ich doch hier tun. Malen. Und schon begann er an zu malen. Und wie immer malte er jede Menge Katzen an die Wand. So ist gut. Sie sehen alle so toll aus. Aber all diese Malerei hat mich wirklich müde gemacht. Ich sollte wahrscheinlich eine Weile schlafen. Oh. Aber Andy konnte nicht lange schlafen. Er wurde plötzlich von einem Geräusch wie von einem Tier geweckt. Hä? Was? Er konnte Knurrgeräusche hören, die immer lauter wurden und näher kamen. Andy bekam Angst, ging zu einer riesigen Truhe und versteckte sich darin. Das knurrende Tier kam in das Haus und machte einen solchen Krach, dass Andy vor Angst zitterte. In diesem Augenblick ertönten laute Katzengeräusche. Katzen? Das Haus erzitterte in seinen Grundfesten. Die Tiere kämpften miteinander und Andy hielt sich die Ohren zu. Oh, was ist da nur los? Das Haus zitterte noch mehr und der laute Krach trieb die Stadtbewohner aus ihren Häusern. Was? Was ist das für ein Geräusch? Psst, lass uns mal hingehen und schauen. Vielleicht ist jemand mit Mut gekommen, um uns vor den Rattenmonster zu retten. Und so schauten sie sich an, wo der ganze Krach herkam und was das war. Aber im Haus war der Kampf noch voll im Gange. Andy zitterte am ganzen Körper. Oh, was ist das nur? Nein! Der Kampf war zu Ende. Und als Andy die Stille hörte, schaute er aus seinem Versteck und sah die Riesenratte besiegt und bewusstlos auf dem Boden liegen. Wow, was ist hier passiert? Sein Blick fiel auf seine Bilder und dort sah er ein wenig Blut an den Katzen. Wie kann das sein? Oh, die Ratte! Du hast das Rattenmonster besiegt! Wir hatten so lange in Angst davor gelebt. Oh, danke, freundlicher Fremder. Andy wusste nicht, was er sagen sollte. Er war von all dem sehr überrascht. Dann begriff er, warum der Weise sagte, male niemals zu viele furchteinflößende Katzen am selben Ort. Gern geschehen. Und bald drang die Kunde davon, dass Andy die Monsterratte besiegt hatte, in die Welt. Und was Andys Vater betrifft, so erreichte auch ihn die Nachricht von Andys Tapferkeit bald. Ich wusste, dass Andy diese Kräfte besitzt irgendwie. macht er dich stolz. Ja, ich bin sehr stolz auf ihn. In Wirklichkeit schämte er sich ein wenig, dass er Andy nicht gestattet hatte, seinen Traum zu folgen. Aber er war froh, dass sein Sohn nun endlich glücklich war und tat, was er am besten konnte. Katzen malen. Andys Geschichte lehrt uns, dass wir tun müssen, was wir lieben. Dann wird das Universum auf wundersame Weise einen Nutzen dafür finden.